Wien 2, Rembrandtstraße 2. Sammelwohnungen. Bald nach dem sogenannten Anschluss im März 1938 gab es erste Versuche, jüdischen Mietern ihre Wohnungen zu kündigen. Tatsächlich gelang das nur dort in kurzer Zeit, wo kein Mieterschutz bestand, zum Beispiel bei den meisten der Wiener Gemeindewohnungen. Ab Mai 1938 wurden an Mieter, die in den Behördenakten als Nicht-Arier gekennzeichnet waren, Bescheide über die Auflösung des Mietverhältnisses geschickt. Zumeist war das bei den zuständigen Bezirksgerichten anhängige Verfahren bis Mitte des Jahres 1938 mit dem Auszug der Mieter beendet. In die frei gewordenen Wohnungen zogen Vorgemerkte, vornehmlich allerdings treue Parteigenossen, die sich teilweise selbst in die jeweiligen Wohnungen einwiesen. Aus den Bundesländern wurden jüdische Familien vertrieben. Wer keine Ausreisemöglichkeit hatte, musste versuchen, in Wien unterzukommen. So kam es, dass Betroffene bei Familie, Freunden, Bekannten Unterkunft bekamen. Die Wohnungssituation für die jüdische Bevölkerung verschlechterte sich zunehmend, zumal sich auch immer mehr Vermieter weigerten, einer Vermietung zuzustimmen. Schließlich wurde im Mai 1939 per Gesetz der Kündigungsschutz für nicht-arische Mieter aufgehoben. Gleichzeitig wurde jüdischen Hauptmietern vorgeschrieben, auf Verlangen der Behörde andere jüdische Untermieter bei sich aufzunehmen, ohne Widerspruchsrecht. So entstanden in kürzester Zeit ghettoähnliche Situationen in einzelnen Wiener Stadtgebieten. Nicht nur im zweiten Bezirk, wie oft angenommen wird, auch im 9., 20. und 1. Bezirk gab es Sammelwohnungen. Diese Konzentration erleichterte schließlich auch die Organisation der Deportation. Nach mehrmaligen erzwungenem Übersiedeln hatten die Menschen kaum mehr persönliches Eigentum. Einrichtungsgegenstände mussten zurückgelassen, verkauft, verschenkt werden. Zumeist bestand die ganze Habe aus wenigen Kleidungsstücken, Schuhen, wenigen Büchern, Fotoalben und anderen kleinen Erinnerungsstücken. In den seltensten Fällen kannte man die anderen Wohnungsmieter, musste aber miteinander auskommen. Sanitäre Einrichtungen wie Badezimmer oder Toiletten waren ja nur einmal in jeder Wohnung vorhanden, manchmal auch auf dem Gang, Küche oder Kochstellen nur beschränkt benutzbar. Ebenso katastrophal waren die Möglichkeiten für die Beheizung. Es gab praktisch keine Privatsphäre. Jeder Einzelne mit dem Stress der Unsicherheit des Kommenden belastet, mit der Sorge um die Angehörigen. Auch zu kranken und körperbehinderten Personen, die schon auf engstem Raum lebten, wurden noch weitere Menschen eingewiesen. Manche Wohnungen waren so dicht belegt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner nur abwechselnd schlafen konnten.